Pfeiferei, Trommelei und Schalmei. Eckt auf, meine Regina. Eckt auf, meine Regina. Damit sie schläft nicht mehr. Damit sie schläft. Ich schlaf nicht mehr.